Guten Morgen, Frau Agnes. Ach, der Morgen kann gut und schön sein, aber ich bin bös und wild. Bös, das kann sein, aber wild? Im Gegenteil. Also ich finde, dass dieses Kleid... Ah, der Onkel wird doch nicht glauben, dass ich mein Äußeres meine. Mir kann doch nur die Gemütsstimmung wild sein. Ich weiß. Ja. Also, wenn die Frau nur nicht gar so eitel wäre. Bei jedem Schritt riskiert schon, dass in die 30 hineintritt. Hm. Unter anderem, Agnes, findest du nicht, dass ich heute etwas blass ausschaue? Hm? Nein. Ich kränk mich nicht darüber, im Gegenteil. Diese blassen Tage, die haben gar bunte Folgen, denn sie machen einen ohne dies interessanten Mann erst ganz unwiderstehlich. Jetzt hör der Herr Onkel aber auf. Ja, ich weiß, du glaubst die Zöhe gar nichts mehr. Konträr, ich glaube, sie müssen sehr viel zöhnen, sehr viel Geld aufzöhnen, wenn sie was gelten wollen. Na, hör mal, in meinem Alter? Wie alt ist denn der Herr Onkel? Erst so und so viele Jahre. Na, das ist ja noch kein Alter und ich bin ja noch ein kecker, leichter Reiter. Statt sich selber zu loben, wäre es gescheiter, sie täten über einen anderen schimpfen. Ja? Über wen soll ich denn schimpfen? Über meinen sauberen Bräutigam, der am Verlobungstag auf sich warten lässt. Wenn ich denke, was der Mensch getrieben hat. Vor 6 Jahren, wie ich den Erbsenstein geheiratet habe, da hat es ja gar keinen Tod gegeben, den er sich nicht hat antun wollen. Ja, es hat eine Weile gedauert, bis er zur Vernunft gekommen ist. Ich habe ihn damals nicht mögen, weil er gar so ein Traum nicht war. Kaum hört er, dass ich Witwe bin, stürzt er zu meinen Füßen, dass die Parketten krachen. Ich lass mich erweichen und jetzt? Ja, wenn wir einmal wissen, die kommt uns nicht mehr aus, so werden wir halt nachlässig. Das haben wir jungen Leute so an uns. Herr Onkel, wenn Sie sich immer unter die jungen Leute rechnen, werden Sie mich vertreiben. Übrigens, mir fällt gerade Verschiedenes ein wegen meiner Abendtoilette. Da muss ich... Ach, erwarte ich eine Stickerin, die mir meine Nanette rekommandiert hat. Stickerin? Jung? Hübsch? Das weiß ich nicht. Übrigens, was geht Ihnen das an, ob die jung und hübsch ist? Ich habe ja nur fragen wollen, ob sie geschickt ist. Ich will mir seidene Schnupftücheln sticken lassen. In ein Eck meinen Namen, in den anderen Amoretteln oder Tauberln oder sonst was. Übrigens habe ich ja die Einkäufe, die du gemacht hast, noch gar nicht gesehen. Du musst mir schon erlauben, dass ich dich in dein Zimmer begleite. Ja, so kommt der Herr Onkel halt mit. Ich gehe ihr nicht vom Haus, bis ich die Stickerin sehe. In meinem Herzen sind noch eine Menge vorrätige Dessert. Weißt du jetzt, ich sollte eigentlich von rechts wegen bös auf dich sein. Also wie kannst du glauben, ich werde Ideen auf eine Stickerin... Na, von Ihnen hört man allerhand, Herr Onkel, allerhand.